Flasche, Übergabe Miami im Four Seasons. Du wirst umzingelt von G's, die sofort schießen, Kugeln vor Ort fliegen. Mach mir nicht die Hände schmutzig und lasse die Wichs einfach dort liegen. South Central Hood Money, ich schick meine Jungs los. Los, Butterfly, pump meine Brust groß. Kleide mich im Gucci Store. Die Bullen fahren Streife auf dem Boulevard. Ich scheiße auf die Bullen dort. Snipe diese Bullen fort. Es gibt keine Zeugen, wenn sich in dein Kopf leise eine Bullet bohrt. Mache Action auf der Street, verteil Action in den Gassen, während die Cops mich versteckend überwachen. Fast Life, Cash Zeit, Street Business Millionär, das ist was mir Cash zeigt. Lass die Scheine regnen und trete den Lambo durch meine Gegend, Bitches heben die Hand hoch. Lauf in die Citybahn, Businessman, Gangboss. Die Empfangsdame lächelt kurz, Handjob. Overnight Columbia, Shopping Tour, Flex Rocks. Okay, ich schnür die Chucks, gib ein Mother für die Cash. Schnelles Money, Money, heute schließen sich die Türen im Knast. CIA, Hut um Kreis, FBI, Hut um Kreis, schussbereit, entsichern, durch den Brustbereich. Parkufer, Sharpshooter, warten nachts auf Wolkenkratzer, Dächern, Skyline, Drive-By, M199 Kolben, glatter Treffer. Zieh das Flex, ziel auf die FBI, Agents Cheese, und mach aus den FBI Agents Cheese. So ne Personalität, guck perverse Qualität, Bitch der Undercover im Avensis, wer so Money zählt. Geldkoffer brennen, setzt die Hut in Flammen. Street Biz bedeutet für das Cash eine Bullet fangen.